Zum 68. Gründungstag der TV IHK fanden vom 3. bis zum 6. September in der Schweiz, Österreich, Myanmar, Malaysia und Mexiko die Festmeetings, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un angebracht. Da wurden die unvergänglichen klassischen Werke der großen Menschen von Baek Doo-san und die Bücher und Fotos über den Kampf der koreanischen Armee und Bevölkerung für den Aufbau des starken sozialistischen Staates ausgestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie Palast der Wissenschaft und Technologie gezeigt. Bei den Veranstaltungen hoben die Redner hervor, dass dank der hervorragenden und feinen Führung vom Präsidenten Kim Il-sung und vom Herrn Kim Jong-il Korea zum wahren Land des Volkes und zum starken und souveränen Land mit der unbesiegbaren Macht wurde und versicherten, im Kampf für den endgültigen Sieg werde die TVRK, in der Genosse Kim Jong-un an der Spitze stehe, große Erfolge erreichen. Bei den Veranstaltungen in der Schweiz und Österreich wurden Glückwunschadressen an Genossen Kim Jong-un angenommen.